Voronesch, unter uns einmarschierende deutsche Verbände. Am 7. Juli gab das Oberkommando der Wehrmacht die Einnahme dieser bedeutenden Stadt bekannt. Dieses wichtige Industriezentrum liegt an der großen Eisenbahnlinie, die Moskau mit seinen wichtigen Rohstoffgebieten im Süden verbindet. Durch die Einnahme von Voronesch wurde diese Eisenbahnlinie unterbrochen und damit die Truppen- und Materialverschiebung zwischen den bolschewistischen Heeresgruppen der Mitte und des Südens unterbunden. Über eine Woche lang versuchten die Sowjets, diesen schwerwiegenden Verlust abzustreiten. Am 11. Juli gab das Oberkommando der Wehrmacht durch Sondermeldung bekannt, dass der Feind vernichtend geschlagen und der Don südlich von Voronesch in einer Breite von 350 Kilometern erreicht sei. In rastloser Verfolgung stoßen unsere Truppen dem geschlagenen Feinde nach. Mittleren Frontabschnitt. Tucha starten zum Angriff auf sowjetische Bereitstellungen. Die Bolschewisten setzen hier starke Infanterie- und Panzerkräfte ein. Ihr Ziel ist, die deutschen Linien zu durchbrechen und damit die zwischen Donetsk und Don geschlagenen Armeen Timoschenkos zu entlasten. Die Sowjets greifen an. Im Feuer unserer Artillerie und Infanterie bricht jedoch ihr Durchbruchsversuch zusammen. Unsere Verbände treten zum Gegenstoß an und dringen tief in die feindlichen Linien ein. Um eine Ortschaft. In umfassendem Angriff wird sie den Sowjets entrissen. Werden sofort zurückgebracht. Von hier aus wird das Artilleriefeuer auf die Sowjets gelenkt, die sich zu neuem Angriff sammeln. Dort in den dichten Waldungen stehen die Bolschewisten. Feindliche Panzer, Flakartillerie schlägt sie zurück. So sieht es vor unseren Linien am mittleren Frontabschnitt aus. Der Kampf um Stalingrad. Auf den Nachschubstraßen im großen Donbogen rollen in endlosen Kolonnen immer neue Divisionen heran. Rechtzeitiges Reinigen der Filter verhütet schwere Pannen, die zu längeren Zwangspausen führen könnten. So geht es seit Wochen in anstrengenden Märschen durch den Staub der russischen Steppe hindurch. Bei einer Rast gilt die erste Fürsorge den Pferden, die mit unseren Soldaten willig und treu alle schweren Strapazen teilen. Pferdeschwämme in einem Nebenfluss des Don. Panzerregiment im Vorrücken auf den östlichen Don. Auf einer Pontonbrücke wird der heiß umkämpfte Fluss in Richtung Stalingrad überschritten. Gefangene Bolschewisten müssen ihre Waffen selbst zur Sammelstelle diesseits des Don bringen. Stuka starten zum Angriff auf feindliche Bunkerlinien, die nordwestlich von Stalingrad den Zugang zur Wolga sperren. Das Panzerregiment tritt zu neuem Angriff an. Flakartillerie greift in die Panzerschlacht ein. Panzergrenadiere haben mit der blanken Waffe die Bolschewisten aus ihren Erdbunkern herausgeholt. In raschem Stoß geht es auf den Unterlauf der Wolga zu. Die Wolga ist erreicht. Das ist die Wolga, der größte Strom Europas. Ihr Lauf ist 3690 Kilometer lang. Die Spitze eröffnet das Feuer auf die sowjetischen Stellungen jenseits des Stromes. Südlich stoßen Infanterie und Pioniere gegen Stalingrad vor. Bahnlinie Stalingrad-Moskau. Der Bahndamm wird sofort zu einer Feldstellung ausgebaut. Die Festungswerke von Stalingrad liegen im konzentrischen Feuer unserer Artillerie. Hinten Stalingrad, es ist eine brennende Hölle geworden. Immer dichter schieben sich unsere Verbände an die starke Festung heran. Die Schlacht um Stalingrad ist voll entbrannt. Panzerkampfwagen rollen zu neuem Angriff vor. Panzergrenadiere folgen dicht auf. Aus dem tiefgegliederten Stellungssystem der Sowjets muss Bunker um Bunker herausgebrochen werden. Der Angriff geht weiter. Die Sowjets schießen Sperre, doch unsere Infanteristen und Pioniere müssen hindurch. Stalingrad muss fallen. Stadtrand von Stalingrad. Die Spitze hält kurze Zeit, während die Kampfgeschwader die feindlichen Artilleriestellungen bekämpfen. Leuchtkugeln! Die Spitze unserer Stoßtrupps ist bereits in die Vorstädte eingedrungen und gibt Leuchtsignal. Immer neue Angriffskeile werden in das Stadtgebiet vorgetrieben. Selbst diese Ruinen wurden von den Sowjets bis aufs Äußerste verteidigt. Um jeden Fußbreit Boden muss erbittert gekämpft werden. Ein Stoßtrupp sammelt sich zu neuem Angriff. Achtung, der Bahndamm liegt unter feindlichem Beschuss. Im Hintergrund die Wolga. Unsere Truppen kämpfen sich immer näher an das Hafengebiet heran. Einer der Güterbahnhöfe von Stalingrad. Nach einem Hagel von Bomben und Granaten wurde er von unserer Infanterie im Sturm genommen. Dort ein großer Getreidespeicher. Aus den Häuserruinen schlägt unseren Truppen immer neuer Widerstand entgegen. In dem Straßengewirr von Stalingrad tobt die Schlacht weiter. Jeder Widerstand wird in hartem Zupacken gebrochen. Die Reichskriegsflagge wird als Erkennungszeichen für unsere Flieger ausgelegt. Immer neue Kampfgeschwader brausen heran. Sie unterstützen durch pausenlose Angriffe das Vordringen unserer tapferen Infanteristen und Pioniere. Wellen zwischen den einzelnen Stadtvierteln bieten den Bolschewisten beste Verteidigungsmöglichkeiten. Thank you.

weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Wir haben bisher einen Erfolg nach dem anderen erzielt und darauf kommt es an. Es ist verständlich, dass man in einem so weltweiten Ringen, wie es sich heute uns darstellt, nicht damit rechnen kann, von Woche auf Woche vielleicht einen neuen Erfolg zu bekommen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist aber auch gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass man die Positionen allmählich bezieht, die den Gegner vernichten müssen. Und dass man sie dann auch hält, dass man sie so befestigt, dass sie nicht mehr genommen werden können. So kann ich gerade an dem Tag, der ja für uns die Erinnerung an den größten Zusammenbruch unserer Bewegung darstellt, einen Zusammenbruch, der wirklich damals auch wieder für viele das Ende der Partei zu bedeuten schien. Unsere Gegner sowieso schrieben alle, der Nationalsozialismus sei tot. So kann ich gerade an dem Tag nur sagen, für uns Nationalsozialisten muss diese Erinnerung eine ungeheure Stärkung bedeuten. Eine Stärkung, allen Gefahren zu trotzen, nie zu wanken und nie zu weichen. Jeder Not mutig zu begegnen und auch standzuhalten dann, wenn der Feind noch so treut. Da muss man wirklich sich zu dem lutherschen Wort bekennen. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, es muss und wird uns doch gelingen. Ich sehe gerade heute mit einer so großen Zuversicht in die Zukunft, nachdem wir den vergangenen Winter, einen Winter, den wir ja damals, als ich vor einem Jahr zu Ihnen sprach, noch nicht in seiner ganzen furchtbaren Gefahr erkennen konnte, überstanden haben. Ich sehe heute ganz anders in die Zukunft. Damals lastete doch irgendwie auf vielen, auch führenden und denkenden Menschen, die Erinnerung an das napoleonische Schicksal von 1812. Und nun war der Winter von 1812 genau 50% so kalt als der Winter, den wir im vergangenen Jahr hinter uns haben. In diesem Jahr sind wir ja nun anders vorbereitet. Es mag auch hier dem einen oder dem anderen das und das fehlen und abgehen und so weiter. Wir wenden uns ja sowieso dann immer an die Nation mit der Bitte, sie möchte das vielleicht geben oder das noch dazugeben. Aber für den Winter sind wir anders gerüstet, das kann ich sagen. Auch wenn er genauso schwer käme wie der letzte. Alles das, was uns im vergangenen Winter passiert ist, passiert uns diesmal nicht mehr. Und ich sagte schon einmal, ein großer Philosoph sprach aus, dass wenn ein Stoß einen starken Mann nicht umwirft, er ihn dann nur noch stärker macht. Dann kann ich nur sagen, der Stoß, der uns im vergangenen Winter nicht umgeworfen hat, der hat uns nur noch stärker gemacht. Ganz gleich, wo immer auch die Fronten stehen, immer wieder wird Deutschland parieren und wird zum Angriff vorgehen. Und ich zweifle keine Sekunde, dass unserem Verfahren am Ende der Erfolg beschieden sein wird. Wir werden alle unsere Schläge vorbereiten, wie immer gründlich, und sie sind immer noch zur rechten Zeit gekommen. Und kein Schlag, den der andere gegen uns zu führen gedachte, hat zum Erfolg Biese geführt. Es war auch einmal ein Triumphgeschrei, als die ersten Engländer in Boulogne landeten und dann nun vorrückten. Und 6 Monate später ist dieses Triumphgeschrei vorbei gewesen. Es ist anders gekommen. Es wird auch hier anders kommen. Sie können das volle Vertrauen besitzen, dass Führung und Wehrmacht alles das tun, was getan werden muss und was getan werden kann. Und ich habe die felsenfeste Überzeugung, dass hinter Führung und Wehrmacht vor allem aber die deutsche Heimat steht. Und dass hinter mir besonders steht die ganze Nationalsozialistische Partei als eine verschworene Gemeinschaft. Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen. Es ist doch für mich eine tiefe Freude, nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder vor dieser Stadt das Wort ergreifen zu können. Als ich das letzte Mal hier weilte, stand die nationalsozialistische Bewegung im letzten entscheidenden Ringen um die Macht. Damals handelte es sich in unserem Kampf um die innere Macht immerhin nur um eine innerpolitische Auseinandersetzung. Jetzt handelt es sich um eine militärische Auseinandersetzung, die weite Grenzen des Landes gesprengt hat und schon kontinentale, um nicht zu sagen, weltweite Dimensionen angenommen hat. Aber trotzdem sind die Einsichten in die Grundsätze und die Prinzipien einer kämpferischen Führung einer solchen Auseinandersetzung die gleichen geblieben. Ewig wird sich der Kampf nach diesen Grundsätzen vollziehen. Und ewig werden in solchen Auseinandersetzungen die Elemente zum Siege kommen, die, ob er scheinbar aussichtslosen Lagen, niemals den Mut verlieren und niemals den klaren Überblick über die Entwicklung aufgeben. Und die werden am Ende verlieren, die in solchen Entscheidungen die Nerven verlieren. Skizzenhaften Andeuten, ein rohes Bild der augenblicklichen Lage entwerfen, um daraus die sich für jedermann ergebenden Konsequenzen zu ziehen. Wir haben alles getan, um diesen Krieg gut vorzubereiten. Wir tun alles, um ihn gut und erfolgreich durchzuführen. Wenn er momentanen Schwankungen oder Wandlungen des Kriegsglücks unterworfen ist, so ist das nicht bedeutungsvoll und vor allem nicht kriegsentscheidend. Wesentlich ist, dass die deutsche Kriegführung die Kraft, die Mittel und das Potenzial besitzt, jeder ernsthaften Bedrohung der deutschen Lage wieder wachzuleisten. Das ist heute der Fall. Es ist ganz klar, dass nun unser Krieg im Osten begrenzte Ziele aufweist. Wir haben nicht die Absicht, nach Sibirien zu marschieren. Wobei ja auch nicht unbeachtet bleiben darf, dass wir in der Sowjetunion ja nicht ein Land, sondern einen Erdteil angegriffen haben. Und so haben wir ihn präventiv angegriffen, um seinem Angriff zuvorzukommen. Wenn man uns heute zu unterstellen versucht, dass wir die Ziele, die wir eigentlich bei der Ostoffensive gehabt hätten, nicht erreicht hätten, so kann das schon deshalb nicht stimmen, weil der Gegner ja gar nicht weiß, welche Ziele wir hatten. Wenn wir also in den Osten vorstießen und noch vorstoßen, so nicht aus rein theoretischen Erwägungen, nicht um Europa nur zu retten. Wenn es nur um Europa ginge, so würden wir Europa seine Rettung gerne selbst anvertrauen. Sondern darüber hinaus auch um unseren Lebensraum auszuweiten. Denn wir sind überzeugt, das, was wir besitzen, wollen wir nicht mehr rausgeben. Koste es, was es wolle, das muss jetzt gelöst werden. Jetzt wollen wir die Weizenfelder am Don und Kuban besitzen und wollen damit die Hand auf dem Brotbeutel Europas haben. Wir wollen jetzt die Ölquellen und die Eisen- und Kohlen- und Manganlager besitzen. Wir wollen uns einen kolonialen Besitz auf eigenem europäischem Raum beschaffen. Und das ist unser begrenztes Ziel. Und für dieses Ziel opfern wir unsere Soldaten. Nun dafür Soldatenblut zu opfern, kann man überhaupt nur verantworten. Wir kämpfen nicht um Prestigerücksichten, sondern wir kämpfen um Grund und Boden. Wenn wir also, nachdem wir jetzt zum ersten und zum zweiten Mal zum Stoß gegen den Osten angesetzt hatten, demnächst gezwungen sein werden, zum dritten Mal wieder anzusetzen, so beweist das gar nichts gegen die Notwendigkeit dieses Krieges und auch gegen die Zweckmäßigkeit seiner militärischen und politischen Führung. Es soll also niemand glauben, dass hier ein fauler Kompromiss abgeschlossen werden könnte, dass hier über Nacht ein, ich möchte was sagen, aus heiterem Himmel der Frieden vom Himmel fiele. Da gibt es keine Auseinandersetzung, die mit einem Kompromiss endet, sondern das ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Weltprinzipien, die nebeneinander nicht leben können. Und deshalb muss das eine das andere vernichten und beseitigen. Auch hier. Selbstverständlich wird der Gegner, wenn er eingesehen hat, dass er im Osten unsere Umklammerung nicht zerbrechen kann, dass ihm im Westen keine Möglichkeit gegeben ist, auf den Kontinent vorzustoßen, wo er das versucht, ist immer mit blutigen Köpfen in 6, 7, 8 Stunden zurückgetrieben worden. Selbstverständlich wird er dann auch anhand des Atlas die Linie nachzeichnen, um mit dem Finger abzutasten, wo ist eine schwache oder wenigstens eine weniger starke Stelle. Und selbstverständlich hat er dann immer die Möglichkeit, an dieser weniger starken Stelle übermäßig starke Kräfte seinerseits an Menschen und Material, die ihm ja zur Verfügung stehen, weil er ja auf die weit ausgedehnte Kriegführung unsererseits gar nicht reagiert. Er kann ja seine Kräfte massieren, er macht ja nirgendwo Angriffe, weder im Westen noch zum Teil im Osten oder Südosten. Die Front müssen wir aber trotzdem halten. Das heißt, wir müssen defensiv bleiben an der Front, an der Gegner nicht wagt, offensiv zu werden. Er tut sich also sehr leicht, numerisches Übergewicht an bestimmten, im Schwäche erscheinenden Stellen zu massieren und hier einen momentanen Durchbruch zu versuchen. Dass eine solche Entwicklung natürlich momentan gewisse Schwankungen des Kriegsglücks mit sich bringen kann, ist selbstverständlich aber nicht kriegsentscheidend. Kriegsentscheidend ist nur, ob es dem Gegner gelingt, an einer für uns lebenswichtigen Stelle unsere Front zum Einsturz zu bringen. Das möchte ich bestreiten. Und zwar aus bester Kenntnis der Dinge. Und das ist heute auch die Praxis unserer Kriegführung. Das heißt, wir lassen den Gegner nicht aus den Augen. Wir beobachten ihn sehr scharf, wir bereiten uns auf alle Schläge, die er führen könnte, vor, suchen ihn nun an der empfindlichen Stelle zu treffen. Wenn es in der 7. Runde nicht geht, müssen wir leider die Pause zwischen der 7., der 8. und dem Gongschlag noch einmal in Kauf nehmen, aber dann bereiten wir uns auf die 8. Runde vor. Er erholt sich natürlich auch in der Pause etwas, das heißt, die Kräfte werden jetzt wieder schärfer aufeinander prallen, aber es wird dann doch eines Tages der Augenblick kommen, wo er zu Boden sinkt. Nur eine Frage der Zeit und eine Frage der Behutsamkeit und eine Frage der Zähigkeit. Also wie gesagt, wir Nationalsozialisten verstehen ein solches Geschäft. Wir sind nicht von gestern, wir wissen, wie so etwas gedreht wird. Wir lassen uns nicht verblüffen und nicht irritieren, uns kann man nicht für dumm verkaufen. Und wenn die Engländer heute ein rasendes Geschrei erheben und sagen, Triumph, Triumph, 3 Stunden Glocken läuten, wir haben gesiegt. So kann ich darauf nur zu antworten geben, wieso, ihr habt ja immer gesagt, durch Siege verliert man den Krieg. Denn wenn wir früher unsere Siege errangen, und sie waren gewiss von anderem Format, als diese bescheidene Tour, die ihr in Nordafrika geritten seid, wenn wir unsere geschichtlichen Siege errangen, wenn wir in 6 Wochen Frankreich niederwarf und dann erklärten England, das ist der beste Beweis dafür, dass Hitler den Krieg verliert. Er siegt sich tot. Und wenn wir in diesem Kriege momentane Rückschläge erleben, so lassen wir uns dadurch nicht schwächen. Belastungen sind dazu da, dass man sie überwindet und Schwierigkeiten sind dazu da, dass man nicht vor ihnen kapituliert. Der Krieg mag uns in seinem weiteren Stadium bringen, was er da will. Jeder Probe werden wir gewachsen sein nach dem Wort, gelobt sei, was hart macht. November 19. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In Stalingrad Stoßtruppkämpfe. Rumänische Truppen wehrten an der Donfront mehrere Angriffe ab, wobei rumänische Luftstreitkräfte dem Feinde erhebliche Verluste zufügten. Neue Kämpfe sind hier im Gange. 21. November. Südlich Stalingrad und in der Kalmückensteppe